Vereinigte Staaten von Amerika. Eine neue Machtstellung ist im Judentum erwachsen in dem gerühmten Lande der Freiheit jenseits des Ozeans. Es scheint, als sollte Amerika das neue gelobte Land werden. Sagt doch der Judenfreund Werner Sombart schlechtweg, Amerika in allen seinen Teilen ist ein Judenland. Das ist das Ergebnis, zu dem ein Studium der Quellen unweigerlich führen muss. Wenn diesem Lande bei dem innigen Gemisch von Yankeetum und Judentum das Wirken des Letzteren sich nicht besonders hervorhebt, so unterliegt es doch keinem Zweifel, dass es auch hier wie überall dem Wirtschaftsleben seinen Stempel aufgedrückt hat. Fieberhaftes Entwickeln ins Übermäßige, Anhäufen ungeheurer Kapitalien in kürzester Zeit im Besitz von Einzelnen und Banken, rücksichtsloses Ausnutzen der Geldmacht zur Ausbeutung der schaffenden Stände, zur Dienstbarmachung von Presse und Parlament. Amerika ist das Musterland kapitalistischer Korruption. Deshalb wird es von der Weltjudenpresse als das Freie gepriesen. Unter den ganz großen Bankfirmen sind eine ganze Reihe in jüdischem Besitz. Die Frankfurter Zeitung veröffentlichte am 6.10.1915 folgende Liste deutsch-amerikanischer Bankfirmen, die sich an der Begebung der Ententeanleihen beteiligten. G.A. Amsig und Co., August Belmont, früher Schönberg aus Alzey in Hessen, Goldman Sachs und Co., Gründer Markus Goldman aus Bayern, Hallgarten und Co., gegründet durch Lazarus Hallgarten aus Frankfurt, Heidelbach, Ickelheimer und Co., gegründet 1876 von Philipp Heidelbach aus Bayern und Isaac Ickelheimer aus Frankfurt, Knaut, Nachod und Kühne, Kuhn, Löb und Co., Teilhaber Jakob Schiff, Felix Warburg, Hallauer, Kahn und Schiff, Ladenburg, Thalmann und Co., W. Salomann und Co., J. und W. Seligmann und Co., Speyer und Co., davon ist nur Amsig und Co. nicht jüdisch. Zwischen einzelnen der genannten und jüdischen Bankgrößen in Deutschland bestehen nahe verwandtschaftliche Beziehungen. Im kalifornischen Bankwesen überwiegt das Judentum. The London, Paris and America Bank, Sigmar Grünbaum, Richard Altschulz. The Anglo-California Bank, Philipp Lilienthal, Ignaz Steinhardt und andere. In New York leben fast 2 Millionen Juden, meist mit deutschen Namen und deshalb für Deutsche gehalten. Daher die Redensart Germans are Swindlers, die Deutschen sind Betrüger. Ein weiterer Beitrag zu dem allgemeinen deutschen Hass. Neuerdings wird es den Amerikanern bei diesem unaufhörlich zuströmenden Kultursegen russischer und polnischer Juden unbehaglich. Als praktische Leute und Menschenfreunde brachten sie 1912 einen Gesetzentwurf ein, wonach des Lesens und Schreibens Unkundige und wegen politischer Verbrechen in der Heimat Verfolgte nicht mehr zur Einwanderung zugelassen werden sollten. Die Wirkung war unmittelbar. 1912 wurden nicht weniger als 16.700 erwachsene männliche Juden zurückgewiesen, weil sie weder lesen noch schreiben konnten. Die neue jüdische Korrespondenz beklagte sich bitter über diesen Gesetzentwurf, den sie gerade als Ausdruck einer judenfeindlichen Stimmung des Repräsentantenhauses bezeichnet. Die politischen Zustände in New York spotteten jeder Beschreibung. Über die Verjudung der Vereinigten Staaten äußerte sich der amerikanische Botschafter Morgenthau, in Mannheim geboren, das Ausmaß des Fortschrittes des amerikanischen Judenvolkes im Laufe eines Menschenalters kann nur der ermessen, der die Wandlung genau beobachtet und miterlebt hat. Juden sitzen im Senat und im Repräsentantenhause, Juden bekleiden die höchsten Vertrauens- und Ehrenstellen. Denken Sie nicht, dass dies Juden sind, die im öffentlichen Leben von ihrem Judentum keinen Gebrauch machen, wie man hier zu sagen pflegt. Nein, das sind gerade Juden, die sich öffentlich als solche geben und bekennen. Männer wie Jakob Schiff, Marschall, Strauß, Guggenheim, Levison und so weiter nehmen persönlich Anteil an allen Beratungen wichtiger jüdischer Angelegenheiten. Ich selber durfte dem Präsidenten Wilson für mehrere wichtige Ämter geeignete jüdische Kandidaten in Vorschlag bringen. Zu seinen Gehilfen hat Präsident Wilson auf den höchsten Staatsposten Männer gerufen, die seines Sinnes sind und sein Vertrauen genießen, darunter auch eine große Anzahl von Juden. Dr. Blochs Wochenschrift Nummer 48, 1913. Die reichtumgesättigten Juden drängen sich neuerdings in die diplomatische Laufbahn. Einige mussten sie allerdings schon nach kurzer Zeit unter unliebsamen Begleiterscheinungen wieder verlassen. Ein Beobachter schreibt: Worin liegt denn nun aber die große Bedeutung der Juden gerade für die Vereinigten Staaten? Zunächst doch darin, dass ihr ziffernmäßiger Anteil am amerikanischen Geschäftsleben niemals so ganz gering gewesen ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Weil unter dem halben Dutzend bekannter Männer von Milliardären keine Juden sind, ist der amerikanische Kapitalismus doch nicht etwa arm an jüdischen Elementen. Man erwäge, dass jetzt, 1911, schon mehr als 1 Million Juden allein in New York lebt und dass von den eingewanderten Juden der größte Teil die kapitalistische Karriere überhaupt noch nicht begonnen hat. Wenn sich die Verhältnisse in Amerika weiter so entwickeln wie im letzten Menschenalter, so scheinen die Vereinigten Staaten nach 50 oder 100 Jahren in unserer Fantasie ganz deutlich als ein Land, das nur noch von Slawen, Negern und Juden bewohnt sein wird und in dem die Juden natürlich die wirtschaftliche Hegemonie an sich gerissen haben. Sombart, die Juden und das Wirtschaftsleben, Leipzig 1911. Gelegentlich der Entsendung Morgenthaus durch Wilsen im Jahre 1919 nach Polen zur Berichterstattung über die Lage der dortigen Juden schrieb die jüdisch-nationale Wiener Morgenpost: Man sieht, welchen ungeheuren Einfluss das amerikanische Judentum auf seine Regierung und Gesellschaft hat. Im Deutschen Reich Nummer 12, 1919. Eine sehr interessante und eingehende Darstellung des jüdischen Treibens in den Vereinigten Staaten enthält das neuerdings von Henry Ford herausgegebene Buch »Der internationale Jude – ein Weltproblem«. Diese aufsehenerregende Schrift hat nun auch in Amerika wie in anderen englischen Ländern eine lebhafte Bewegung gegen die jüdische Vorherrschaft entfacht und unter anderem dem berühmten Ku Klux Klan mit Millionen von Mitgliedern zur Abwehr der Judengefahr auf den Plan gerufen. Über die Juden in Südbrasilien schrieb das in Porto Alegre erscheinende Deutsche Volksblatt in seiner Nummer 6 vom 11. Februar 1914: In den letzten Jahren ist unser Staat mit jüdischen Hausierern und Händlern geradezu überschwemmt worden. Man braucht nur die Passagierlisten der Dampfer durchzusehen und man wird fast regelmäßig offenkundig jüdische Namen darunter finden. Die Folgen dieser unerwünschten Einwanderung machen sich im Geschäftsleben bereits recht fühlbar. Noch aus einem anderen Grunde kann uns Deutschen diese Einwanderung nicht gerade lieb sein. Diese jüdischen Hausierer sprechen Deutsch und tragen deutsch klingende Namen. Sie gelten daher in den Augen der Luso-Brasilianer als Deutsche, obwohl sie es zumeist gar nicht sind. Das persönliche und geschäftliche Benehmen eines großen Teils der genannten Einwanderer ist nun aber leider nicht danach angetan, dem deutschen Namen Ehre zu bringen und damit das Ansehen des Deutschtums in den Augen unserer luso-brasilianischen Mitbürger zu heben. Aus diesen Gründen kann ein weiterer andauernder Zuzug solcher Elemente kaum erwünscht sein. Freilich ist nicht abzusehen, wie diesem Übel bei der unbedingten Freizügigkeit hierzulande gesteuert werden könnte. Über die Juden in China schrieb ein deutscher Kaufmann im Reichsboten Mai 1890: Bedauerlich ist es für die in China lebenden Deutschen, wenn ihre Nationalität durch betrügerische Israeliten anderer Länder, die sich Deutsche nennen, in den Augen der Eingeborenen herabgesetzt wird. Das moderne Judentum hat übrigens in den chinesischen Vertragshäfen seit deren Eröffnung eine erhebliche, aber keineswegs rühmliche Rolle gespielt. Es befinden sich in China Juden aus aller Herren Länder, vorzugsweise aber aus Damaskus, Bagdad, Bombay und so weiter. Die Bombay-Juden namentlich spielen eine große Rolle. Wenn aber von deutschen Juden in China die Rede ist, gegen die häufig in den Blättern als gegen Schnaps- und Wucherjuden geeifert wird, So stammen die angeblich deutschen Juden meist aus den östlichen Ländern, besonders aus Polen. Dass die Allianz Israelite in China wie überall ihre ständigen Agenten hat, ist ja bekannt. Ebenso, dass sich im Dienste der auswärtigen Konsuln und der diplomatischen Vertretungen viele Juden, Sprösslinge und Judengenossen befinden. Insbesondere hat das Ansehen des Deutschtums in letzter Zeit sehr gelitten, da sich die Juden meist als Deutsche ausgeben und dafür angesehen werden. So ist es denn natürlich, dass sich in China kein eigentlicher Antisemitismus ausbildet, sondern vielmehr ein deutschen Hass. Das aber verdanken wir allein jenen Juden, die unter der Maske von Deutschen ihre Geschäfte machen und das Ausland heimsuchen.